Siehst du den Mond über Soho? Ich sehe ihn, Lieber. Fühlst du mein Herz schlagen, Geliebter? Ich fühle es, Geliebte. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich sein. Und gibt es kein Schriftstück vom Standesamt? Und keine Blumen auf dem Altar? Und dort weiß ich auch nicht, woher mein Brautkleid stammt. Und gibt's keine Myrten im Haar? Der Teller, von welchem du issest dein Brot, schau ihn nicht lang an, wirf ihn fort. Die Liebe dauert oder dauert nicht an dem oder jenem Ort. Durch ein kleines Lied deutet Polly ihren Eltern ihre Verheiratung mit dem Räuber McKeith an. Für Peachum aber, der die Härte der Welt kennt, bedeutet der Verlust seiner Tochter dasselbe wie vollkommener Ruin.